Künstliche Intelligenz, KI, Clouds, Computer und Co. Problembeschreibung. Wenn wir Smart Contracts weiterdenken, kommen wir unweigerlich zu dem Konzept, dass ein Smart Contract System, das komplex genug ist, in künstliche Intelligenz, KI, münden kann. Eine Frage, welche sich bei dem Gedankenkonzept einer künstlichen Intelligenz immer wieder stellt, lautet: Kann die menschliche Intelligenz überhaupt eine KI erzeugen? Zentrale Systeme werden hierfür nämlich oft als Limitierung gesehen, welche einer KI nicht genug Möglichkeiten zur Entfaltung geben würden. Die Lösung: Nachdem ein Blockchain-System dezentral ist, hätte die KI hier auch jegliche Ausweitungsmöglichkeiten, ohne irgendwie von einer zentralen Macht eingeschränkt werden zu können. Herausforderungen: Die Herausforderung einer dezentralen KI liegt auf der Hand und betrifft KI generell. Ohne in eine moralische Diskussion über Pro und Contra von KI zu gehen, kann man zusammenfassend sagen, dass noch viele Fragen zur Realisierbarkeit einer generalisierten KI offen sind. Das ist unabhängig von der Frage, ob sie zentral oder dezentral eingesetzt wird. Alternativmöglichkeiten: Gerade in solchen Fällen, bei denen man bei der Umsetzung einer zentralen Ausführung nicht weiterkommt, wird anscheinend häufiger das Wort Blockchain genutzt, um marketing- und finanzierungstechnisch nachzuhelfen. Ob und wie eine alternative Lösung dank Blockchain hier möglich ist, kann bisher nur schwer gesagt werden. Praxisbeispiele: Zu oft sehe ich bei Blockchain-Events, wie ein Startup den nächsten Durchbruch im KI-Bereich verkündet. Dabei zeigt sich schnell, dass die betreffenden Unternehmensgründungen bereits bei zentralen Ausführungen gescheitert sind und jetzt einfach nur Fundraising betreiben, indem sie das Hypewort Blockchain anführen. Ich sehe diesen Bereich deshalb mehr als skeptisch. Trotzdem forschen zentralisierte Firmen wie Google seit längerem in diesem Bereich. Und genau aus diesem Grund würde ich hier nicht auf ein Startup, sondern vielmehr auf Firmen wie Google oder Facebook setzen. Ob ein von ihnen entwickeltes KI-System später auf einer Blockchain laufen wird, kann ich mir wiederum schon vorstellen. Doch hat dies nichts mit den falschen Versprechungen einiger Firmen in diesem Bereich zu tun. KI-Lösungen bringen uns jedoch zu einer Anwendung, welche man vielleicht eher als potenzielle Warnung im Blockchain-Bereich sehen sollte: dem Skynet.